Ist doch klar, Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Abend, 22.12 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Heute geht es auf volle Kadenzwochenende mit Gewinnspielen. Viel Spaß und jede Menge neuen Songs. Und da kommt gleich unser erstes Übergewinnspiel. Das zieht sich die ganze Zeit durch. Das ist nämlich unser Internet-Gewinnspiel. Jetzt geht es richtig los. Hier ist es. Hey. Pass mal auf. Hey. Leg los. Komm, ich sag es dir, Kleine. Leg los. Oh yeah, das geht in die Beine. Leg los. Und jetzt ein kleines bisschen Show. Los. Die Frage ist, wie heißt der Interpret, der jetzt hier kommt? Willkommensong der Ostfriesen. Wenn der Fremde in Friesland am Bahnhof ankommt, dann öffnen sich alle Türen und Fenster und alle Friesen und Friesinnen singen ihm ihr Willkommenslied. Und das geht so. Dummer Sack, verzieh dich, du dummer Sack, verzieh dich, du dummer Sack. So, das eintragen in die Internetseite, ins 8. Gästebuch bei Charlie, www.charlie2000.de und Charlie mit Epsilon. Wer ist das? Das ist die Frage. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Echt ein Bomben-Sound hier. Jetzt ist aber gut. Thank you.

ist, Achtung Autofahrer. Auf der A65 bei Landau befinden sich dicke Kinder auf der Fahrbahn. Schwärmer, hier ist Al Bundy. Oh, jetzt hatte ich das schön ohne ihn. Jetzt ist er doch wieder da. Hallo, Al, Schuhverkäufer, grüß dich. Waren heute nicht die Hufe von fetten Tanten zu beschlagen? Nö. Er liebt doch seinen Beruf, oder? Klar, vorausgesetzt, Frauenschuhe zu verkaufen macht Spaß. Wenn du erstmal die Geheimnisse, die Mythen, den Glamour kennst, unterscheidet es sich nicht mehr von jedem anderen unterbezahlten schleichenden Tod. So, unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung. Das kommt gleich nachher nach Schwärmer. Oh, da ist schon der nächste im Bunde. Bad Bandi, grüß dich. Ich war heute mit einer verabredet, die sich stets bereit nennen. Oh, das muss ich mir nachher gleich mal erzählen. 22:31 der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Teningen und Freiburg Nord Baustelle. 3 Kilometer Stau und auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Waldorf, Wiesloch und Heidelberg-Schwetzingen Baustelle. 2 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Lass die Finger bitte hier weg. Der macht schon wieder durcheinander. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Und nun zu etwas ganz anderem. Was ist? Will er wieder zuschlagen? Na, so geht's ja nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Nun geht's los, Freunde. Genau, denn hier spielt die Musik und du machst dein Spiel. Unser erstes Gewinnspiel. Testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 8, 8000. Al, als erstes sitzt du mal darüber und gehst mir nicht da und hier weg da. Aber Finger weg von meinem CD-Player. Oh, den alten Dinger da. Raise your hands up, baby.

Augenblick ist gekommen, Leute. Wer ist der Gewinner? Das wird sich gleich rausstellen. Wer ist der Gewinner? Kick a little something funky for the peep. Hallo, Seffer. Hallo, Seffer. Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Seffer, Seffer. Hallo, Seffer, Seffer, Seffer. Hallo, Seffer, Seffer. Allen Balletti. Hallo, Seffer, Seffer. Hallo, hallo, Seffer, Seffer, Seffer. Hallo, Seffer, Seffer. Allen Balletti. Seffe, Seffe, Seffe, Seffe. Der Tor geht zu. Runder Boot ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Seffe. Seffe, Seffe, Seffe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, alles valettig, kein Problem. Der Herr Stockermann kann nicht kommen. Hallo, Seffe, Seffe. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe. Allen Valetti. Hallo, Seffe, Seffe. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe. Allen Valetti. Seffe, Seffe, Seffe. Wir gehen den Saunatüren auf. 19 Herrschaften, seid Holmen früh. Hallo, hallo, Seffe. Seffe, Seffe, ich habe jetzt jemanden hier, den Florian aus Urbach. Hallo, Florian. Ja, hey. Hast du mir 5 Minuten reden? Ja, logisch. Lass hören. Dolphins Mind. Ja, ja. Blümchen. Blümchen. DJ Visage. Genau. Talon Resistance Deep. Jo. Clubhead, Svenga Boys. Hey! Ein echter Nachtschwärmer. Danke fürs Mitmachen. Auf Ekstase, Freitag bei. So, jetzt habe ich den Schuhverkäufer da in die Ecke verbannt. Ja. Wie geht's da hinten, ha? Übrigens ist ein Gefallen von Bandi nicht mehr lange so billig zu haben. Na, ich will auch keinen Gefallen hier. Wir haben 22.53 Uhr. Ich sollte vielleicht noch mal kurz an unser Internetgewinnspiel erinnern. Das ist also nur rein fürs Internet. Und da gibt es wieder eine Seite zu gewinnen mit 10 MB Webspace und eigenem Subdomain, das heißt eigene WWW-Adresse. Natürlich auch mit E-Mail-Anschluss, ganz klar. Und dann müsst ihr Folgendes erraten und bei Charlie 2000 ins Gästebuch, ins achte Gästebuch eintragen. Und zwar... All systems go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Frage ist, wer ist das? Aha! Come on, everybody! Willkommen-Song der Ostfriesen. Wenn der Fremde in Friesland am Bahnhof ankommt, dann öffnen sich alle Türen und Fenster und alle Friesen und Friesinnen singen ihm ihr Willkommenslied. Und das geht so. Dummer Sack, dummer Sack, verzieh dich, du dummer Sack, dummer Sack. Verzieh dich, du dummer Sack, dummer Sack. Eintragen ins 8. Gästebuch bei www.charlie2000.de. Oh, yes! Kurz vor der vollen Stunde darf ich noch mal daran hinweisen. Nachschauen wir noch einige Verlosungen, zum Beispiel Coffee Shop. Finest Selection of Chill Out Tracks. Da sind einige ganz gute Sachen drauf. Da habe ich 3 Longplays zu verlosen. Dann haben wir noch Karten für RNG Live. Die sind ja am kommenden Mittwoch in Aachen, im neuen Fun Factory. Was haben wir noch, Al? Ha? Ich meine, du könntest auch mal was anbieten zu verlosen. Ein paar Schuhe so zu Weihnachten. Na, lieber nicht, oder? Was könntest du anbieten, ha? Ich biete freie Mitgliedschaft im No-Man. Oh nein. Chicagos exklusivste Männerclub. Ach, No-Man. Mit der Mitgliedschaft gibt's ein Jahr Green Card. Ach. Und eine Luxus WrestleMania. Freie Nutzung eines Classic Dodge, wenn er gerade fährt. Das kannst du vergessen. Und den Schlüssel zum Pornoheftraum in meiner Garage, wenn wir an Peck vorbeikommen. Vergiss es. Ach ja, Karten von den Pudis haben wir auch. Die Pudis, die sind am 12.12. in Schwenningen in der Messehalle B, die Pudis. Die ehemalige Kultband der DDR, genau. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch, Leute. Also Leute, nicht umschalten. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch ungeniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monsterparty! Jetzt geht's los! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Party! We'll be right back. ganz neu, Sunflower. Wir haben 23 Uhr und 8. Hallo Nachtschwimmer. Hallo Blondies. Hallo Kelly. Kelly, wie sieht's aus? Wie sieht's in der Schule gerade aus? Meine Klassenkameradinnen sind bloß Spastis. Und meine Lehrerin ist scheiße. Das heißt, Deutsch, du hast Probleme, hast Ärger, hast Stress in der Schule? Was macht die Rechtschreibung? Ich bitte um Verzeihung. Wir sind zu schlau, um darauf reinzufallen. Ja, genau. Jedes hat das gleiche Theater, wenn sie die Zeugnisse bekommen. Kelly, sag's. Damit habe ich einen Lehrer zur Pensionierung getrieben. Das wissen wir, ja. Warnung. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter. You don't have to worry to find somebody new. Just take a good look and you'll find the truth. Right. I'm telling you the secret, the one that you should know. Just live your life to the max and work it slow. Remember way back in the day when you was looking with the players, collecting bad chips, collaborating about the capers. No love for the haters or the players of the game. Right. Some pressures infiltrate so you can't maintain the balance of reality, from sane to insanity to tribal genocide. It's what took your sanity, but you made it sipping bowl down in Cali, lounging in the rich, sporting dips like Halle. Anything you want, all you have to do is ask it. The finest person jewels to accentuate your status, but you're not sincere. What could be your future? Left your line feeble from the highest evil. Come on. I don't wanna leave, but still I can't stay. Same old problems day after day. Pull up to find somebody's calling my phone, invading my home. Don't wanna talk, leave me alone. Should I leave, should I stay? So many questions got me confused. Lord, I'm confessing, I'm stressing. The visions of love are gone, no happy home. You got me throwing shots to your dome. It's on, but deep on my mind, you're a treasure. My family left, so now I'm stuck with drastic measures. You say you love me, but the feeling's going away. This relationship's a lie, can't stay. One more day, all you gotta do is stay. Face to face, place to place, 2-4 family. Why you acting like you ain't got time? Knowing damn well that's a lie. Talking about you gotta fly. Every time I come around, brother, how you sound? Figured you was down, frontin' like you new to this, knowing that you true to it. I refuse to get my heart tore, playing like you hardcore. Now you wanna go to war, but before you was loving it. Talking that love shit, won't play the dumb shit, forget it. Das hört sich ja wahnsinnig an. Ein absoluter Megaknüller. Hallo Nachtschwärmer.

jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Macht die Leitungen frei, jetzt geht's los. I promise you the future of house. I promise you. Unser Gewinnspiel. Das war jetzt seltsam. That's nasty. 60 Sekunden. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Schabadubadieben. 0138 8000. Please call me. Call me, please. Please call me now. Crazy, honey, love never get enough.

zur besten Sendezeit. Unglaublich. Express. Wir haben 23.48 Uhr gleich. Und da waren jetzt einige Songs drin, die man eigentlich können müsste, kennen müsste. Jetzt grüße ich den Michael aus Aldingen, das ist in der Nähe von Tübingen, ja? Michael. Hallo, ja. So, wir brauchen von dir 500 Briten, bitte, Michael. Jawohl, Charlie. Also, Spice Girls. Ja. For the Cause. Genau. Will Smith. Super. 2-4 Family. Ja. DJ Bobo. Yeah. Young Dinay. Super Boys. Dankeschön, das reicht mir. Und gewonnen. Recht zum Volltreffer. I want the party started right. Absolute Spitze. Exercises are suitable for everyone, and this or any other exercise program may result in injury. Choosing one of my videos. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach curled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and Danke. Hallo Blondies, hallo Kelly. Wie geht's unseren Blondies heute? Ganz gut. Es ist nämlich, wie gesagt, bald Dezember und da gibt's Weihnachtsgeld und meine Kelly freut sich ohne Ende. Weil dann kriegt sie von Al was ab von ihrem Papi, wenn sie ferner was kriegt. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Pizza? Kelly, das trifft nur auf dich zu vielleicht. Antwort: Pizza gibt's auch ohne Pilze. Unverschämtheit! Das ist ja echt wieder was. Radio Regenbogen. Sie sind dem Traum ihrer schlaflosen Nächte begegnet. Sie waren zu schüchtern, ihn anzusprechen. Keine Panik. Radio Regenbogen hilft. Die heiße Spur. Immer sonntags von 15 bis 18 Uhr. Neu. Na geil. Hey, was Neues? This is for my Britney. Schon mal gleich volle Stunde, da gibt's Aktuelles und nachher geht's gleich wieder weiter. Al, was gibt's? Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Ach. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Charlie schwebt musikalisch immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. Ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Achtung, Hochspannung. Jetzt kommt ein richtiger Knaller hier. Attention. Two, three. Andi Schatz, wir machen jetzt eine kleine Kartenverlosung. Was ist eine Verlosung? Wir bieten jetzt Karten an. Kelly, du wirst jetzt hier meine Assistentin sein. Und die Telefonnummer durchsagen und ein bisschen assistieren, oder? Oh, bitte lass es einfach sein. Bitte, bitte. Ja, Kelly, das ist doch ganz einfach. Setz sie da hin und dann gehst ins Mikro. Komm, probier's mal. Oh, dann lass das wenigstens einfach sein. Das ist ganz einfach. Sag jetzt die Telefonnummer, ich möchte sie hören. 1-800, Reißverschluss zu. Ehrlich, ja? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich kann nicht mal die Telefonnummer von hier und ich sag sie tausendmal durch. Ich möchte nur wissen, wo du das alles lernst, Kelly, ja? Schreiben kann sie auch immer noch nicht. Alles nur bei Bandy so. Kann man sich anders vorstellen, oder? Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Aha. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. Die Gruppe kennen wir ja. RNG, haben mehrere Hits, Open Your Mind. Hier kommt Susanne und so weiter. Rhythm of My Heart. Wir sind am kommenden Mittwoch live. Und die Beziehung liegt echt bei live. Ich habe sie ja schon mal gesehen. In der neuen Diskothek Fun Factory in Aachen. Direkt Autobahn raus, Zubringer am Kreisverkehr im Check-In-Center. Da sind die am kommenden Mittwoch, Donnerstag. Mittwoch macht der Laden erst auf. Boah, Schuhverkäufer bringt mich ganz durcheinander. Oder vielleicht ist die Blondine, ich weiß nicht genau. Ha? Ich glaube eher die Blondine. 0188000. Kommen wir Donnerstag, 26.11. 21 Uhr. Einlass. RNG. Jetzt anrufen. See, you're the type of lady, quite shady. Yes. The hot spot of the block, got an eye on you. Yes, baby, you might have recognized me as I'm passing you by. I was the guy that told you you look so fly. Hard to get, very intellect, I like that. Notice how you react whenever I'm on the set. Is it a chance to harmonize? Be my wife, what's next to come? Let it be the roll of the dice. Bend backwards to show you my deals for real. Strong like steel, huh? Now you know how I feel, don't let me suffer. My heart I gave you as an offer. Hoping one day, girl, huh, I might be your lover. Das ist die ganz neue RNG. What about that shit, man? She's so fine. Yeah, check it out. Yeah, check it out. A little something like it all started at a discotheque, condom stacks. About to pay for my drink, I noticed your legs. Walk my way up, ass tight, girl, you look so fine. One of a kind, like a Gucci design. So I boogie it off. To win your attention, I'm the R from RNG, Ricardo, I mentioned, break it down like that, cause you're in the fact, you're that type of girl that makes a man come correct, you see, boo, ever since I laid my eyes on you, instinctively I had to conquer you, you're my star, sparking up my life, that's what you do, constantly I think about you. I never had a love that's real like yours. Believe me when I say you're the one I adore. Cause I dig you like that. And yo, style's more than fact. You're so confident and real. There's nothing else for me to do than reveal from the day we first met. In the discotheque, nobody did expect, but yo, what the heck? I don't care what all these peeps say, I'm still gonna be with you in any way. I wanna freak it like this, kinda slow and sexy. I express my feeling. Be my nurse, give me a sexual healing. Like Mr. Muffin, yeah, you got me swinging your way. Groove from boy to man, you know I don't play. Girl, I'm asking you to be patient. Woo. And do not judge me for my actions. Yeah. I try to build a good life, try to make you my wife, not just a fix. Didn't we talk about kids? You keep on thinking, I'm not thinking about you. Woo. But then you're wrong, cause girl, of course I do. Girl, I think about you. Do you think about me? Ooh, I love you so much. Girl, I need your touch. Girl, I think girl, about you. Immer noch anrufen nach Gemma. Ich habe 5 Karten für einen Ski, aber ich kann immer noch einer nach dem anderen reinnehmen. Die Kelly assistiert mir nämlich nicht. Sie ist jetzt stinkesauer. Ich habe sie gerade gedemütigt, oder? Kelly, sag, was ist denn los? Für wie blöd hältst du mich überhaupt? Da sage ich nichts dazu. Alle Fragen kommenden Donnerstag, 26.11. ist RNG live im Fun Factory in Aachen in der neuen Laden, der Mittwoch einen Tag vorher aufmacht. Aachen liegt übrigens am A5 Karlsruhe Richtung Basel. Da kommt erst die Ausfahrt Baden-Baden, dann Bühl und dann Aachen. der Song, ha? KC. Love Stimulation. Ich werde total stimuliert von dem Song. Wenn wir beim Kartenverlosen sind, die Booties auf Sächsisch, kommen zum 18. Mal nach Villingen-Schwenningen in die Messehalle B. Samstag, 12. Dezember. Einlass 19 Uhr, Vorverkauf 20 Mark, Abendkasse 25. Da habe ich auch ein paar Karten bekommen. Vielen Dank. Wer also Freund von den Booties ist, das war mal die Starband der DDR, oder? Nach Karat oder vor Karat sogar. Sind jetzt eigentlich schon Oldtimer. Das tut mich schon richtig jetzt sächsisch, richtig zu sächseln. Aber hier, warum sagen übrigens die Wessis nach Schwemmer? Warum sagen die Wessis Ossis? Ganz einfach, weil sie das Wort Spezialisten nicht aussprechen können. Genau. So ist es. Oder eine sächsische Wurstsorte, die mit U anfängt. Nö, das heißt Öffschnitt. Noch einmal Sächsisch Spezial. Wie heißt Orgasmus auf Sächsisch? Das heißt Fertsch. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's! Mobile or radio DJ. Hey yo, who's in the house? Let it roll, get bold. Mein Freund Alda ist auch bald fertig. We'll be right back. Wir haben 0:25. Hallo Internetfreunde. Seid ihr noch dran? Seid ihr noch online? Super. Gut. Dieser Song, der gerade hier läuft, Hasta la Vista. Das ist die Frage fürs Internet. 8. Gästebuch eintragen. Verlosung kommt noch während der Sendung. Aus welchem Film kennen wir den Spruch? Hasta la Vista, Baby. Hasta la Vista, Baby. www.charlie2000.de 8. Gästebuch. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Dieser Samstag ist pures Adrenalin. Das sehe ich auch so. Heute Samstagabend, Charlie 2000 Mobil in Hattmatt im Elsass. Saldefeed Hattmatt. Hallo Elsass. Pausenlos. Samstag Adrenalin pur. Emergency.

das war noch Zeit, mach schon mal. Italo-Spezial! Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio Regenbogen, Gewinnspiel. I'm back into the USSR. I'm back into the USSR. Alles aus der sogenannten Italo-Zeit. Nachtschwärmer, das waren alles mal Knaller. Top-Hits. Ich brauche 5 Stück davon. 5 Interpreten. 01388000. Assistentin Blondie, komm, du machst jetzt Assistentin hier. Schreib mal auf, Italo-Gewinnspiel. Kann ich nicht schreiben. Kelly, bitte. Dann schreib nur Gewinnspiel. Kann ich auch nicht schreiben. Ja, bitte, also ehrlich. Hey. Kelly, ha? Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Das ist deine Tochter. Also ehrlich, da werde ich mich nicht mehr blicken lassen auf der Straße, ja? Soll mal sehen. Ich habe eine arbeitslose Schauspielerin als Tochter, einen Sohn, der auch einen Feuerlöscher bumsen würde. Oh, was für ein Tag. Und das da. Inventos que inventas. 1 für 8.000. Ruf an. Wenn ich sage, ruf an, dann ruf an. Jetzt erst recht gnadenlos. Ruf mich an. Gerade läuft, das war auch so ein richtiger Top-Knaller zu der Zeit. So, Harald aus Karlsruhe, hallo, hallo. Halli, hallo. Harald, was ist auch so deine Zeit? Ja, spitzenmäßig, ich hab alles davon. Lass mal hören. Ja, einmal Fun, Scotch, ja. Koto, ja. Baltimora, ja. Und Ken Laszlo. Ja, das ist richtig. Super, Harald, ein Italo-Spezialist und Nachschwärmer. Danke fürs Mitmachen! Hier ist Welle Wahnsinn! Hier ist Welle Wahnsinn! Hier ist Welle Wahnsinn! Denn das sind der Grandalade! Hier ist Welle Wahnsinn! Hier ist Welle Wahnsinn! Das klingt sogar das Frühstück sei, da tut sich das Büro! Und immer freitags hier mit Charlie 2000. Ein Wahnsinns-Power-Powerplay. Keiner macht dich mehr an. Die Welt tanzt zu diesem Hit. Respect von Spike, out now. WM 0 Uhr und 56 und ich sage Hallo nach Tramer immer noch. Hier geht's ins Wochenende und wir haben immer parallel noch unser Internetgewinnspiel laufen. www.chavi2000.de heißt die Adresse. Das sind ja mehrere Sachen, da müsst ihr also eine gute Karte haben. Die ISDN-Karte am besten, weil da sind einige Bilder drin. Zum Beispiel fast 60 Bilder von der Kelly und ein paar Filmchen der Kelly. Dann sind Bilder drin von unserer Miss Internet. 4 Stück haben sie schon vorgestellt, die werden bald gewählt. Schaut mal rein, könnt die Stimme abgeben. Was haben wir da noch? Ah ja, Bilder aus Charlies Anfangszeit. Zum Beispiel hat Charlie in der Anfangszeit mal einen Piratensender betrieben. Da sind auch die Bilder drin. Das ist ja der Wahnsinn. Allerdings nicht in Germany, muss ich sagen. In Frankreich war das. Aber dieser Feigling noch nicht dabei. Kann ich ja gleich was richtig stellen? Ich bin kein Feigling. Doch. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Vor 100 Jahren, ja. Vor dem Wetter jetzt noch kurze Internetfrage. Hier ist sie. Frage ist, wie heißt der Interpret? Ins 8. Gästebuch eintragen, bitte. Batapata ist ein Willkommensong der Ostfriesen. Wenn der Fremde in Friesland am Bahnhof ankommt, dann öffnen sich alle Türen und Fenster und alle Friesen und Friesinnen singen ihm ihr Willkommenslied. Und das geht so. Dummer Sack, dummer Sack, verzieh dich, du dummer Sack, dummer Sack. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welt? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! Ihr Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Vor sehr, sehr langer Zeit, da blickte Gott auf die Erde und sah, dass sie voller Sünde war. Gott war nicht sehr erfreut. Alle Menschen benahmen sich wie totale Vollidioten. Alle Menschen. Außer einem braven Mann namens Charlie, auch bekannt als der alte Grießkram. Freut euch auf Charlie. Charlie, sind wir auf Sendung? Keine Regeln. Kein Entkommen. Und kein Versteck in Sicht. Thank you.

Das ist die Gruppe One Muffet. 1.19 Uhr. Da gibt es doch immer noch Leute, die unser Internetgewinnspiel, die nicht rausbekommen haben, wer das wohl ist. Ein Ostfriese, ein ganz bekannter. Aber ich schlage vor, wir machen noch einen kleinen Zuschlag, dass sie das gleich wissen, wer das jetzt wohl ist. Hier ist er. Hänsel und Grete! Hänsel und Gretel, ja, die gingen durch den Wald. Es war doch furchtbar dunkel und es war doch furchtbar kalt. Sie kamen an ein Häuschen von der Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? It's the Hexman. I'm the Hexman. Come on. Wer ist das? Wer ist dieser Ostfriese? Ins Internet. Auf die Internetseite von Charlie 2000 eintragen. Jetzt ist natürlich schlecht, wer keinen Internetanschluss hat. Ha? Da müssen wir was tun. Da müssen wir überall Internet-Terminals auf den Straßen aufbauen. Aber manche wissen es immer noch nicht. Okay, noch einer. Stereo, Stereo, Stereo. Letzter Tipp und letzter Hinweis. Jetzt weiß gleich jeder. Krönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Ruhl, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy, Mateur, Fernet, Pranker, Unterberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlackberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern, keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern, ist uns auch speiübel, bring den nächsten Kübel. Und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Ramazzotti, Ratzeputz und ne Buddel rum. Gin Campari, Grand Marnier, endlich tut der Schädel weh. Mit Dornkart und Maria Kron ins Delirium. Klosterfrau, Melissengeist oder wie der Stoff sonst heißt. König Wasser, Pitralon, wir rülpsen nicht, wir kotzen schon. Wir haben Grund zum Reiern, zerfrisst uns auch die Därme, schenkt es uns doch Wärme. Wir haben Grund zum Feiern, unser letzter Wille, immer mehr Promille. Der hat sämtliche Alkoholarten jetzt aufgezählt hier. Okay. Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. Radio Regenbogen. Al, wo gehst du jetzt hin? Bleib hier. In eine Bar mit porthässlichen Frauen. Alarm! Das ist unmöglich. Spaß, Monster! Achtung, das Spiel! Ja. Da muss ich noch jemanden grüßen. Da haben zwei geheiratet. Michaela und Peter. Ufer hat eine Chance. Aus Benningen bei Ludwigsburg. The biggest hits on record. And we aim to entertain you. Here we go now. T minus 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Al, darf ich bitte das Gewinnspiel? Es hat ja heiraten gehört, das ist für ihn ein rotes Tuch. Al, was ist mit dem Heiraten? Was ist da los? Ja? Sag mal's jetzt. Ich möchte ihn mit ins Gewinnspiel bringen, Al, bitte. Don't try to apprehend him. Der hat heute die Krise, echt. Don't try to apprehend him. Dieser Schuhverkäufer. Ha, Al. Heirate niemals. Komm, lass es. Heirate niemals. Es ist schon zu spät. We'll be right back. Da bin ich jetzt gespannt. Das sind wirklich jetzt Songs gewesen, das ist schon einige Jahre zurück. Ach schon, da habe ich noch ein paar Faxe bekommen, leider jetzt erst. Da grüßen wir damit den Rest des DRP-Teams, nämlich Dominik aus Kappelrodeck, der irgendwo zwischen A5, zwischen Frankfurt und Aachen steckt. Dann mit dem Fanclub, ja, im Fanclub, da machen wir einen Link von meiner Seite auf den Fanclub, das machen wir noch. Genau. Aus der Karnevalshochburg Mainz kommt auch hier ein Fax. Es wird gegrüßt Florian Röder, Markus Christopher, Florian Eckert, Natascha, alle Jecken aus Mainz. So, hier kommt ein Fax aus London. Wer singt das Lied bei London? Das müsst ihr eigentlich nochmal bringen, ne? Für alle, die es noch nicht gehört haben. Ich guck mal.